Das Film-Exit-Team hat sich hier wieder versammelt. Oder eher so einer der ersten Male. Und heute wird geredet über die Coen-Brüder. Man kennt sie, man liebt sie. Und deswegen dachte ich, sag jetzt einfach jeder mal aus der Runde, was er denn von den Coen-Brüdern schon gesehen hat. Vielleicht der erste Film von den Coen-Brüdern, den er gesehen hat. So die ersten Berührungen mit den beiden. Und ja, was ihr am besten findet, was ihr an ihm mögt und so. Wer will anfangen? Ja, ich liste einfach mal auf. Ich glaube, der allererste, den ich gesehen habe, war No Country for Old Men. Den habe ich bestimmt auch schon 2 oder 3 Mal gesehen. Den fand ich wirklich sehr gut. Ansonsten habe ich gesehen, aus dem Kopf fallen mir ein, Fargo natürlich. Oh Brother, Where Are Thou? True Grit. Und ja, ansonsten werde ich mal schauen, was ihr gleich noch nennt. Und dann fallen mir bestimmt auch noch ein paar ein, die ich auch gesehen habe. Big Lebowski habe ich natürlich auch gesehen. Wollen wir uns eigentlich vorstellen? Haben wir ja letzten Podcast schon gemacht. Das kriegen die ja, Leute ja mit, wer ist. Ich bin Tim, ich bin neu. Ja. Das war gerade John. Genau, und das war Stefan. Jetzt kommt Niklas. Genau. Ja, der erste Film von den Coen-Brüdern, den ich gesehen habe, war, glaube ich, The Big Lebowski, den ich sehr gut fand, auch wegen der Darstellung von Jeff Bridges. True Grit habe ich gesehen, Ladykillers fand ich nicht so gut. Und zwei Filme fallen mir auch noch ein. Und zwar Inside Llewyn Davis und Burn After Reading, natürlich. Ach ja. Ja, was habe ich gesehen? Ich habe natürlich Big Lebowski gesehen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Dann Burn After Reading, auch super toll. Inside Llewyn Davis, auch super toll. was habe ich noch gesehen? Ich habe Fargo gesehen, den fand ich nicht so gut. Überraschenderweise, weil ich sonst die Coen-Brüder eigentlich super gut finde. Und was hast du gesehen, Tim? ich muss die Coen-Brüder immer so von den neuesten Filmen zum ältesten Film immer aufzählen, damit ich keinen vergesse. Also ich habe Inside Llewyn Davis gesehen, ich habe True Grit gesehen, ich habe Serious Man gesehen, ich habe Burn After Reading gesehen, ich habe No Country for Old Men gesehen, ich habe der mit Clooney von 2000, du hast ihn erwähnt. Oh, Burn After Reading. Oh, Brother. Ja, genau, habe ich gesehen. Fargo habe ich gesehen. The Big Lebowski habe ich gesehen. Und Miller's Crossing habe ich gesehen. Ja. Genau. Und ich habe The Big Lebowski und Fargo vertauscht. Scheiße. Das war ein letzter Podcast. Ja, alles klar. Der hat alle gesehen. Okay, jetzt wissen wir alle, wer hier was schon gesehen hat von den Coen-Brüdern. Was mögt ihr denn an ihnen oder wo seht ihr ihre Stärken oder wenn sie Schwächen haben, jeder hat ja seine Schwächen, wo seht ihr die Schwächen der Coen-Brüder? Soll ich mal anfangen? Ja, klar. Also ich finde, sie schreiben ja auch ihre Filme selber und merkt man auf jeden Fall an den Figuren, dass die da ein Händchen für haben, die Figuren zu schreiben. Ich meine, der Dude in Big Lebowski ist ja nicht umsonst eine der bekanntesten Filmfiguren aller Zeiten. Und auch wenn man sich so anguckt, Inside Llewyn Davis, das ist ja eigentlich nur eine einzige Parade an Figuren, die einer verrückter sind als der andere. Ob es jetzt der fette Heroinsüchtige ist, den er da durch die Gegend fährt, oder der oder er selber einfach mit seiner Katze, die er da die ganze Zeit rumschleppt. Ich finde schon, die haben da auf jeden Fall ein Händchen für. Und ja, es gefällt mir auch immer am besten an ihrem Film. Ja. So, nachvollziehbar. Ja, ne? Stimmt schon so einigermaßen. Okay, was habt ihr? Ja, ich denke auch, dass die Coen-Brüder gute Drehbuchautoren sind, gute Geschichten schreiben können. Ja, vor allem The Big Lebowski hat mir gefallen, weil der sehr, sehr viele Wendungen hat und auch sehr absurde Wendungen teilweise. Genauso wie Burn After Reading. Ich finde die Coen-Brüder stark. Ich finde, das, was sie machen, ist auf einem sehr hohen Niveau, keine Frage. Das ist absolut richtig. Ich finde, dass die Coen-Brüder etwas overrated sind in der allgemeinen Meinung von vielen Menschen, weil ich finde, sie machen sehr vieles gut, aber es gibt in jeder Hinsicht, die sie gut machen. Zwei, drei Leute, die machen es einfach immer besser. Also sie sind einfach nirgendwo so wirklich die Spitze des Eisbergs irgendwie. Also es gibt locker drei, vier Regisseure, die machen bessere Charaktere. Es gibt drei, vier Leute, die inszenieren besser. Es gibt drei, vier Leute, die machen das und das. Und letztendlich führt es dazu, dass sie überall gut sind. Aber ich finde, sie sind nirgendwo die richtige Spitze. Soll überhaupt nicht irgendwie das runterreden, was sie machen. The Big Lebowski ist großartig und No Country for Old Men ist einer meiner Lieblingsfilme und wie gesagt, die machen großartiges Zeug, aber ich finde, sie sind teilweise ein bisschen überschätzt in dem, was sie tun, weil letztendlich, ja, sie haben Händchen für ihre Charaktere und aber auch Regisseure, die ihre Drehbücher nicht selbst schreiben, haben Händchen für ihre Charaktere so. Und auch andere Regisseure, die ohne Effekte auskommen, machen tolle Filme. So, das ist wie ein Fincher zum Beispiel. Naja, er macht ja auch sehr viele Effekte. Guck mal, das kommt nicht mit Benjamin Button, Alter. Nee, ich meinte nur, hast du nicht das Video gesehen zu Gone Girl? Wie viel? Natürlich. Aber ist ja jetzt auch, wir reden ja nicht über den Fincher. Wollen wir mal aufzählen, wo Inside Llewyn Davis überall? Ich habe gar keine Effekte. Das ist alles handgemacht. Das ist genauso viel. Ich kann es echt im Start. Aber was ich auch schade finde, und ich weiß nicht, ob das irgendwie auch gefallen ist, also was ich generell cool finde an den Coen-Brüdern ist, dass sie auch Verfechter sind, auf Film zu drehen. Sie drehen ja immer noch auf Film. Also ich glaube, sie haben bis heute keinen Film digital gedreht. Aber vielleicht ist ja irgendwie auch gefallen, Inside Llewyn Davis hat so einen richtig digitalen Look. Wie jetzt zu allen anderen Filmen. Der hat so einen Blur, das schimmert alles im Bild total. Und ich finde es total scheiße, dass die das gemacht haben, weil die ganzen alten Filme hatten so einen richtig schönen anamorphotischen Filmlook, also da war Filmkörnung im Bild drin und es sah alles noch oldschool aus. Und Inside Llewyn Davis sieht so glatt geleckt aus. Ich verstehe nicht, wieso die es gemacht haben. Wieso, warum, so, weshalb? Also, man kann die 60er Jahre, das ist ja 60er Jahre, ne? Ja. Man kann die 60er Jahre ja auch anders aufleben lassen, als dem ganzen Film so ein schimmerndes Grading zu geben, weil das schimmernde Grading ist auch im Hobbit drin und im Hobbit hat es mich auch schon aufgeregt. Mhm. Und da haben sie es halt dann so richtig exzessiv gemacht und zum Beispiel genau, den Szenen, was du meintest, ja, der fette Heroin-Teil gespielt von John Goodman, ne? Ja, genau. Können ja gleich nochmal auf die Filme einzeln eingehen. Ja, wenn man sich, sehr gute Idee, wenn man sich Stills aus dem Film anguckt, wo John Goodman ist quasi, und man sieht richtig um seine Kopfsilhouette rum, das ist halt echt noch so nachschimmert und so weiter, oder wenn Oscar Isaac in der U-Bahn sitzt mit der Katze hier auf der Schulter und so weiter und so fort, und ich verstehe nicht, wie sie es gemacht haben. Aber ist jetzt nur so. Ja. Irgendwann mal ausprobieren. Ja, dann solltest du es bitte sofort wieder lassen. Lass es ausprobieren. Ja, aber ich habe zum Beispiel letztens Fargo gesehen. Und da bin ich übrigens bei dir. Der ist auch schon mega alt, aber der sieht auch extrem alt einfach aus. Ja, der ist schlichtweg. Also, ich finde die Serie Fargo, um es mal kurz zu sagen, die Serie Fargo. Dann können wir ja vielleicht auch noch drüber reden. Zehnmal, genau, okay, davon kommt auch noch ein Podcast am besten zur Serie Fargo. Das ist ja der zweite Teil. aber die Serie Fargo finde ich persönlich weit, weit besser als der Film Fargo. Ja, können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Ja. Ja. Kann ich nicht bezeugen, weil ich Fargo nicht gesehen habe. Weder noch. Ja. ja, wir können ja auch auf die Filme einzeln angehen. Hat er recht? Ja. Wollen wir einfach mal... Das haben wir jetzt schon angefangen. Wir können ja von hinten nach vorne. Ich wollte eigentlich einfach, weil wir ihn alle gesehen haben und das ist der erste Grundstein, ist einfach mal mit Big Lebowski anfangen, irgendwie, ne? Ja. Haben wir alle gesehen, ne? Ja. Ja, länger her, aber ja. Wir haben ihn letztens erst gesehen. Wir. Stimmt, ja. Richtig. Tim und ich. Wer will das erste Wort verlieren bei Big Lebowski? Vielleicht nochmal von einem von euch, der den gerade gesehen hat, nochmal irgendwie so ein ganz kurzer inhaltlicher Umriss, irgendwie von Stefan oder so. Ich kann es versuchen, aber... Machen wir es schwierig. Ja. Ja. Es geht halt um Lebowski. Hm. Ich weiß gar nicht, wie er... Jeff Lebowski, glaube ich, oder? Ist halt der Dude. Den Dude. Genau. Gespielt von Jeff Bridges. Genau. Der einfach nur ein kiffender, nichtstuender Typ ist halt, läuft die ganze Zeit im Bademantel rum mit Sonnen. Und hat in seinem ganzen Leben nie was geleistet. Ja, letztendlich kann man auch ganz selten draußen, jeder, der sich jetzt diesen Podcast anhört und nicht weiß, dass Jeff Bridges den Dude spielt, der kann eigentlich ausmachen. Ganz ehrlich jetzt, das ist einfach Tatsache. Wie gesagt, ich muss es ja nochmal sagen. Und Jeff Bridges, nee, der Dude, sag ich vermisch, der Dude ist halt immer nur am Bowling spielen mit seinen Kumpels. Man sieht ihn aber eigentlich Donny heißt der eine. Man sieht ihn aber eigentlich nie eine werfen. Ja, das ist auch ein geiles Ding. Donny, ja. nie mit seiner Bowlingkugel wirft. Ja, Donny ist von Steve Buscemi. Der die Schnauze halten soll. Genau, er hält die Fresse Donny. Und der andere ist halt John Goodman. Ah, ja, richtig. Bombastisch. Ich find John Goodman fast die beste Sache im ganzen Film. Ich finde ihn so grandios im Film wirklich. Ja, ja, die Szene mit der Waffe ist gut. Ja, wo er die Waffe zieht und dem anderen Typen ins verdammte Gesicht hält, das ist bombastisch. Naja, und worum geht's jetzt halt? Es geht darum, dass irgendwann der Dude nach Hause kommt und zwei Typen bei ihm einbrechen und auf den Teppich pinkeln, weil sie denken, er ist The Big Lebowski, ein mega reicher Typ mit demselben Namen, weshalb er dann halt seinen Teppich wieder haben möchte. Und damit passieren dann Dinge, die, glaube ich, im Film nicht mehr unbedingt Sinn machen, woher dann die Deutschen am Ende noch kommen oder so. Ja. Aber die Nihilisten. Ja, die Nihilisten, ey. Das ist auf jeden Fall alles völlig verquer und es geht eigentlich nur darum, wie der Dude und sein Kumpel damit umgehen. Und es ist vor allem sau witzig. Ja, könnte man es noch irgendwas hinzufügen? Ich überlege gerade eigentlich. Naja, also, es geht also, ja. Also eigentlich, ich meine, der Film ist eine 2 Stunden lange Aneinanderreihung von Absurditäten. Und wo ich auch. Also ohne. Ich glaube, der Film besitzt nicht mal einen dramaturgischen Bogen. Ja, oder sowas. Ja. Ich glaube, es ist wirklich einfach, also wahrscheinlich kommt jetzt der Hate und wahrscheinlich ist da ein dramaturgischer Bogen. Aber ich wüsste jetzt echt nicht wo. Das ist einfach, also bei Inside Llewyn Davis hat ja alles zumindest noch einen Sinn, wenn wir nachher zum Film kommen. Aber bei The Big Lebowski ist einfach wirklich Mayhem, eins ans andere und dann ist der Film plötzlich vorbei und es sind einfach so grandiose Einzelszenen. Es sind so total, also du könntest jede Szene davon auch aus dem Film rausnehmen und einfach so ein Publikum zeigen und die würden es wahrscheinlich abfeiern, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht, so ungefähr. Das ist so, wie ich den Big Lebowski sehe. Ja, ich könnte eh bald was sagen. Oder habt ihr noch was dazu zu fügen? Naja, eigentlich geht es ja im Groben und Ganzen darum, dass er die Frau von dem anderen Lebowski wiederholen soll, die angeblich entführt wurde. Und dass er im Gegenzug dafür seinen Teppich wiederkriegt. Ja, das hätte man vielleicht noch erwähnen können. Ja, das meine ich halt mit dem beiden. Ja, natürlich. Und dass er dann quasi zwischen alle Fronten gerät, weil es verschiedene ihm ist halt alles Personen egal. Gibt, die. Ja, genau, ihm ist alles richtig. Egal und er will eigentlich nur seinen Teppich wieder haben und seine Ruhe. Und während er halt in diesen Fall reingezogen wird, in dem es um das Verschwinden der Frau des Big Lebowskis geht, geht er zwischen die Front von verschiedenen Gruppierungen, die irgendwie alle was damit zu tun haben. Ja. Das kann man so sagen. Mhm. Denn würden wir jetzt zu Fargo kommen, rein theoretisch. Naja, Fargo war ja noch davor. Können wir nochmal sagen, wie wir jetzt Big Lebowski fanden. Top. Ja. 10 Punkte. Ja, keine also, Ahnung. Ja, wir können ja mal sagen, ob uns jetzt so die Filmografie insgesamt dann gefällt. Also Big Lebowski ist halt, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Und wie oft habe ich den jetzt schon gesehen? 6 Mal oder so. Und ich weiß immer noch nicht, wie die Handlung ist. Scheinbar. Das ist so gut. Aber trotzdem ein grandioser Film einfach. Ja, also ich würde sagen, ist einer der besseren Filme, also einer der besten Filme von den Coen-Brüdern. Ich würde ihn jetzt nicht als perfekt bezeichnen, es würde jetzt keine 10 von 10 geben oder sowas, aber der ist schon, also er ist schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr nah an Meisterwerk-Status für mich. Nicht ganz, aber sehr nah. Ja. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich doch ein wenig zu lange her, dass ich den Film gesehen habe, deswegen will ich da jetzt gar keine Wertung geben, sondern werde mir den bei Gelegenheit auch doch nochmal anschauen. Aber soweit ich mich erinnern kann, kann ich das eigentlich soweit auch unterschreiben. Ich habe meine Wertung schon abgegeben. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich mal ein paar Worte über Fargo verlieren. Ich meine, der war eigentlich vor Big Lebowski noch. Haben wir wieder umgedreht, ausnahmsweise. Mhm. Aber Fargo. Niklas hat nicht gesehen. Ja. Ja, ist bei mir leider die Handlung auch schon wieder etwas weiter weg. Hast du die Serie gesehen? Die Serie habe ich gesehen, ja. Die habe ich gesehen, ja. auch schon wieder. Länger, ja. Ja, ich weiß leider wirklich, glaube ich, nur noch, dass relativ viel Zeit den beiden, man kann sagen, Antagonisten gewidmet wird, beziehungsweise die Hauptpersonen sind ja in dem Fall keine Helden, was ja auch immer eine ganz interessante Sache. War es nicht so, dass den beiden... Ja, aber die Polizistin ist ja auch oft zu sehen. Die Polizistin ist auch oft zu sehen, genau. Allerdings relativ viel Zeit, um den Erzählstrang von den beiden Antagonisten auch gelegt wird. Ja, ich würde wieder einen von euch bitten, vielleicht nochmal die Handlung ein bisschen aufzufrischen. Ich kann es wieder versuchen, ich vergesse sicherlich auch wieder ein paar Sachen. Also ich kann es jetzt auch nur grob sagen, ohne Namen. Es gibt da halt einen Autoverkäufer oder Autoversicherungsverkäufer. Nee, Versicherung war bei der Serie. Mhm. Der verkauft dann Versicherung. Das ist halt ein Autoverkäufer, der Geldnot hat und deswegen die beiden Antagonisten, unter anderem auch Steve Buscemi und ein anderer Typ, anstellt, seine Frau zu entführen, damit er dann das Lösegeld dafür kriegen kann. Und nebenbei hat er dann halt noch Fake-Versicherung für Autos oder irgendwelche Fake-Sachen, die er verkaufen möchte. Und die beiden Sachen zusammen rufen halt die Polizei auf den Plan, gespielt von der schwangeren Polizistin. McDowell heißt sie, glaube ich. Hm. Die dann halt den Fall untersucht. Und da ist auch wieder schwer zu sagen, was dann noch passiert, weil alles auch Situationskomik ist und man will jetzt auch nicht spoilen. Das ist so die Grund. Ich finde, was ich an Faro beeindruckend fand, ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich habe quasi einen Film von den Coen-Brüdern gesehen, der noch quasi älter ist als Faro. Also Faro ist der zweitälteste Film der Coen-Brüder, den ich gesehen habe. Und bei dem Film wurde mir total bewusst, dass die so krass mit Storyboards arbeiten am Set und beim Dreh, weil es ist total krass. Also auch wenn wir jetzt zu den nächsten Filmen kommen, die haben immer wunderschöne Bilder und vor allem Fargo mit der ganzen Schneelandschaft und so weiter und so fort, sah ziemlich fett aus, aber es ist halt total durchgestylt. Also auch bei The Big Lebowski und so weiter ist jeder Shot, wie sich die Kamera bewegt und wo genau die Winkel liegen und so weiter, ist so unglaublich ausgearbeitet. Und ich glaube, bei dem Film habe ich das erste Mal gedacht, ich glaube, die arbeiten mit Storyboards. Und ich glaube, irgendwann ein Jahr später habe ich gelesen, dass sie unglaublich viel mit Storyboards arbeiten. Und das ist so der erste Film, finde ich, also vielleicht war es auch schon ein früheren Film, aber das ist der erste Film, wo mir aufgefallen ist, dass sie, glaube ich, ziemlich viel Storyboards zur Hilfe nehmen am Set, dass das ganz so fett aussieht. Aber hatte Fargo denn diese geilen Szenen? Also, keine Ahnung, ich habe den jetzt gesehen und dachte nie so, oh, das sieht ja krass aus. Weil bei Inside Llewyn Davis dachte ich mir sehr oft, oh, was ist das denn für eine coole Szene, ja, bei Fargo. Außer das war vielleicht die Schneeschau. Es wird viel Schnee wahrscheinlich, viel Schneelandschaft. Ja, natürlich. Naja, schon das, aber zum Beispiel das Vorschaubild, das Fargo bei Netflix sogar hat, wo der Typ den Koffer, mit dem Koffer ist über dem Schnee. Ja, das meine ich ja, da haut er ja den Schnee schaufeln. Ja, aber nicht nur das, so quasi der Shot, wo er da ist mit dem Koffer über dem Schnee, das ist so von der Seite und du hast so den Schnee, dann hast du ihn, so das leichte Blut, das hier runtergeht, den Koffer da so ein Zaun, da hinten geht die Straße lang, das ist einfach so ein total gemaltes, perfekt geplantes Bild irgendwie. Und also so welche Bilder bei den Coen-Brüdern sind mir das erste Mal bei Fargo aufgefallen und nicht davon. Okay. Also, dann geben wir jetzt alle abschließend nochmal Fargo eine Wertung, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also ich fand, Fargo war kein schlechter Film. Also gehört mit zu den schlechtesten Filmen, die ich gesehen habe von den Coen-Brüdern. Aber trotzdem war er halt nicht schlecht, was schon einiges über die Coen-Brüder sagt. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso er so einen Status hat, wie er heutzutage hat. Aber ja, der Film hat seine Daseinsberechtigung, so hat seine Szenen, hat seine Augenblicke, also ja, ich finde ihn gut, aber es ist nicht bahnbrechend. Also ich fand den halt, also ich habe halt den letzten Film gesehen von den Coen-Brüdern und vorher fand ich alle durchgehend gut, wenn nicht sogar sehr gut, und da war ich echt erschrocken, wie nicht gut ich den fand. Also keine Ahnung, ich fand den echt nicht gut, ich fand den nur mittelmäßig. Ich fand ihn langweilig, ich fand nichts, fand ihn nicht spannend und ich fand die Bildästhetik jetzt nicht so geil. Ja, ging mir, glaube ich, ähnlich. Also gut fand ich ihn auch, aber er hat jetzt nicht so eine bleibende Wirkung hinterlassen. Also ganz anders als die Serie zum Beispiel, wo ich immer noch die immer noch nachwirkt. Ja, absolut richtig. Das können wir noch ein paar Mal erwähnen. Ja. Ja, noch ein bisschen Netflix-Werbung einstellen. Der nächste Film jetzt Brother Where Are Thou, den glaube ich jetzt nicht so viele hier am Tisch gesehen haben, oder? Ja, alle außer ich habe ihn gesehen. Ja. Alle außer Stammern, okay. Also du. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, Ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, es gibt drei Hauptprotagonisten. Einer gespielt von George Clooney, die anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Die aus dem, irre ich mich da, aus dem Gefängnis ausbrechen? Ja, ich glaube schon. Genau. Und mit verschiedenen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Und entschließen, weil sie zufällig mitten auf dem Land an eine Radiostation gelangen, wo ein alter blinder Radiomoderator sitzt, für ein wenig Geld dort einen Song aufzunehmen, was ihnen erstaunlich gut gelingt, und sie ohne es zu merken einen großen Radiohit landen und ihn erst viele, wahrscheinlich im Film, Tage oder Wochen später mitbekommen, ihnen zu großen Ruhm verholfen hat, das, was ihnen auch später noch helfen wird, ja. Ja, ja, ich glaube, das war alles so richtig. Mhm. Ich fand den Film, echt zu sein, das ist zum Beispiel auch so was, ich kann mir eigentlich jeden Mist merken aus jedem Film, das ist jedes fucking Bild kann ich mir merken, aber der Film, also allein der Fakt, dass dieser Film so aus meinem Gehirn raus ist, dass ich davon wirklich nichts mehr weiß, bedeutet für mich, dass der Film so belanglos gewesen sein muss, dass ich dem echt nicht viel abgefunden haben kann. Und letztendlich, wenn man auch über die Coen-Brüder redet, ist Oh Brother, Where Are Thou jetzt nicht gerade ein Film, der in den ersten fünf Sätzen fällt, finde ich. Also wenn man über die Coen-Brüder redet, mit anderen redet, finde ich, reden über The Big Lebowski, No Country for Old Men, True Grit wird sehr oft erwähnt, A Serious Man auch noch öfters mal, aber der Film wird exakt nicht sehr oft erwähnt und ich kann es auch verstehen, weil ich fand ihn nicht so großartig. Es ist ja, also bevor wir über den Film gesprochen haben, wusste ich auch gar nicht, dass der von den Coens ist. Und ich muss auch sagen, mir sind nur einige Szenen hängen geblieben. Ja, und es ist auch schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Was ich halt besonders an dem Film fand, ist, dass es halt ein Musical ist quasi mit Gospelmusik, Gospelgesang, ganz vielen Gesangsszenen und dass die Handlung Bezüge, also ziemlich viele Bezüge sogar zu der Odyssee von Homer nimmt. Ja, die ich glaube, sehr versteckt sind, aber schon, auffällig. Ich glaube, Fun Fact, in dem Abspann steht bei Drehbuchautoren sogar Homer drin. Ja, kann sein. Ja, jetzt, wo du sagst. Ich glaube, der steht als Drehbuchautor sogar drin, Homer. Ilias halt, ne? Ja, ja, Ilias, genau, ja. Ilias Odyssee. Ja. Und dann darunter Ethel und Joel Coen, mit ihren Sachen halt. Ja, jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich an die eine Szene, wo sie, das ist dann eine Anspielung auf die Sirenen, glaube ich, treffen, die da am Bach sitzen. Und genau, die Frauen, das ist auch eine Szene, die mir hängen geblieben ist und die mit dem einäugigen Dicken. Mhm. Ah, ja, wo du sagst, ja. Der Zyklop quasi. Also es sind schon einige sehr gelungene Szenen drin. Allerdings ist es wieder tatsächlich so, dass sie ein wenig für sich selbst stehen. Ja, der gesamte Handlungsstrang jetzt nicht der ist, der in Haften bleibt, so wie Tim ja auch schon gesagt hat. Trotzdem fand ich ihn sehr gut. Ich mochte auch die Musik vom Film tatsächlich sehr gerne. Hab mir das auch noch ein paar Mal angeschaut. Waren sehr lustige Elemente vor allem drin. Und Stefan, hattest du den gesehen? Nein. Ja, also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, den zu schauen. Fand ich auf jeden Fall, hat mehr Eindruck hinterlassen, vielleicht tatsächlich noch als Fargo bei mir persönlich. Ja, das, ich glaube, das kann ich auch so unterstützen, dass der auf jeden Fall mehr hinterlassen hat als Fargo. Oder mehr Spaß als Fargo. Ja. Das auch nicht so schwer ist, ja. Ich würde natürlich Fazit, dass Fargo scheiße ist. Okay. Gut. Ich würde einfach mal gerne, weil ich glaube, das ist der Film, über den hier am meisten geredet werden kann, oder über den ich auf jeden Fall am meisten was sagen werde. Ich würde mal gerne über No Country for Old Men reden, bitte. Ja. Ja, mach ja. Soll ich damit anfangen? Oder kann ich von mir? Wenn du ihn immer die Handlung, also ich krieg die Handlung, glaube ich, nicht mehr zu. Also, Tommy Lee Jones ist ein alter Polizist in. Warte mal, No Country for Old Men spielt doch in New Mexico? Ja. Oder? Oder? Gut möglich, ja. Also, es spielt auf jeden Fall an einem Bundesstaat, der an Mexiko grenzt. Wir sagen jetzt, ist es New Mexico, wenn es nicht so steinigt uns. Tommy Jones ist ein alter Polizist, der so ziemlich in seinen letzten Tagen ist. War das nicht so? Ja. War das nicht so? Okay, danke, okay. Und eigentlich ist dieser Film ein einziges Porträt, wie Amerika ist. Eigentlich. Kann man, finde ich, so sagen. Also, ich meine, der Titel sagt ja auch schon No Country for Old Men und das spiegelt eigentlich der gesamte Film wider. Es ist halt einfach wie hemmungslos und hart es quasi ist und oh Mann, wie heißt das denn? Warte mal, nein, keiner sagt jetzt irgendwas. Keiner sagt irgendwas. Oh komm, der fucking Dude, der da sein Scheißgeld findet. auch damit. Mann, der ist so schön zu finden. Ja, kannst du mir irgendwas sagen? Sprawling? Ja, danke. Es gibt einen unglaublich großen Shootout irgendwo in der Wüste in den USA auf jeden Fall, also auf der USA-Seite. Und alle Parteien, glaube ich, schießen sich da komplett tot. Ja. Und er findet eben, ich bin dann schon wieder vergessen, Josh Brolin, danke. geht zu diesem Ort und findet einen Koffer voller Geld. Und den größten Teil des Films versucht er dann, dieses Geld quasi zu behalten, während. Avia Bandem. Danke, Avia Bandem. der großartig ist, versucht, dieses Geld zurückzubekommen, weil dieses Geld einer anderen Partei gehört, die es halt zurückhaben will. Und da ist auch ein Sender drin und so weiter und so fort. Und dann ist eigentlich der gesamte Film bis zum Ende nur, wie Javier Bardem, Josh Brolin, ja, quasi, und Josh Brolin entkommt oder halt eben nicht entkommt, man weiß es nicht. Ja, das ist No Country for Old Men, würde ich mal sagen. Genau. Was sagt ihr denn so zu dem Film? Also ich hab den jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nur, das Besondere an dem Film ist ja, dass er, glaube ich, bis auf eine Szene keine Musikuntermalung besitzt. Ja. Ich weiß nicht, welche Szene. AKA There Will Be Blood. Like. Okay. Ja, also es gibt hier immer halt so einen eigenen Stil. Nicht ganz eigen. Ich würde echt mal gerne wissen, ich glaube, There Will Be Blood kam 2005 und hat auch den Oscar gewonnen. Und ich glaube, No Country for Old Men kam ein Jahr davor und ein Jahr danach. Eins von beiden Sachen. Aber in Werwolf war das jedenfalls überhaupt keine Musik. Wobei mir das während ich den Film gesehen habe, tatsächlich nicht aufgefallen ist. Erst hinterher, als ich das irgendwo gelesen habe und ich rückblickend gesehen, keine Musik, obwohl ich die sonst immer so wichtig finde. Die haben das nicht gemacht, um die Härte quasi, also dieses um dieses Porträt von dem Land noch besser hinzubekommen, weil dadurch, dass die ganze Musik fehlt, die du eigentlich so gewohnt bist in Filmen, hast du so ein unwohles Gefühl, während du das guckst, auch wenn du es quasi eigentlich nicht merkst, so ungefähr. Mhm. Und deswegen haben die da die Musik zum größten Teil weggelassen. Ja. Also um gar keine Spannung überhaupt abzubauen, sondern die konstant offen. Auch so ein ganz ekliges Grading mit so gelblich, so beige Farben, einfach wegen Wüste und so weiter und so fort. So die Sättigung aus voll vielen Sachen rausgezogen, soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht ist auch Blödsinn. Okay. Ja, was ich sonst noch. Also, Javier Bardem war halt mega gut in dem Film. Unfassbar. Ja. Hat er dafür eigentlich einen Oscar bekommen? Ich glaube. Glaube ich nicht. Nein. Ich weiß nicht, hat er überhaupt einen bekommen? Für Beautiful war er, glaube ich, nochmal nominiert, aber. Ja. Da hat er den Oscar nicht bekommen. Naja, aber wobei ich sagen muss, dass diese Figur da drin, die ist natürlich super gut, aber irgendwie wird der ganze Film darauf reduziert. Auf die Figur und wie er. Auf die Figur, weil wenn man mit irgendjemandem über den Film redet, dann sagt er ja, das Luft. Bolzenschussgerät, genau. Wobei das halt nur ein kleiner Teil vom Film ist. Ist das ein Bolzenschussgerät? Ich dachte, das ist ein Luftdruckding, eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Luftdruck, ja. Das ist, glaube ich, Luftdruck. Ja, stimmt, ihr habt recht, ja. Also, ja, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was wir damit meinen. Ja. Aber ich finde, okay, es ist eine ganz coole Szene, aber. Nicht, was den Film jetzt. Das ist nicht der Grund, weshalb man den Film sehen sollte. Ja, aber ich finde, der Film hat mit den besten, ich finde, der Film hat den besten Dialog, den die Coen-Brüder hier geschrieben haben. Mit Abstand. Mir fällt nur noch einer ein. Mit der Münze? Genau, den meinst danke, du. Ja. Danke, genau der nämlich. Mitunter. Und Inszenierung on the top. Also, das ist echt eine Leistung von den Coen-Brüdern, wo ich sage, da haben sie inszenatorisch richtig krass abgeliefert. Allein diese Augenblicke, wo Josh Brolin, jetzt habe ich den Namen, in diesem Hotel untergekommen ist mit dem Koffer. Und Javier Bardem kommt näher und das ganze Licht ist aus und es ist überhaupt kein Ton, gar nichts und es ist überhaupt keine Riesen-Action, sondern es ist so richtig krass punktuell, immer mit einem Shotgun-Schuss und dann ist Ruhe wieder für eine halbe Minute. Noch ein Shotgun-Schuss und er springt irgendwo aus dem Fenster raus und dann ist er hinter dem Wagen und dann erwischt er, glaube ich, Javier Bardem sogar ein ganz bisschen, wo man dann, weil bis dahin hat einfach Javier Bardem hat so ein Teufel-like, hat so eine Teufelpräsenz in dem Film, er ist so unerreichbar, er wandert einfach nur durchs Land und tötet und keiner kann ihm irgendwas und dann zu dem Zeitpunkt, wo Josh Brolin ihm doch ein bisschen was kann, merkt man plötzlich, er ist auch nicht unverwundbar irgendwie und das ist total krass und was mir bei dem Film noch mehr aufgefallen ist, als bei jedem anderen Coen-Film ist, wie die schreiben, weil das finde ich total krass, weil der Film lebt so von seiner Atmosphäre, No Country for Old Men. Und ich habe mir das Drehbuch durchgelesen und das ist ja teilweise, wenn er zum Beispiel aussteigt, ich glaube mit das erste Mal, wo auch, also er taucht ja ganz am Anfang auch mit diesem fetten Mord auf dem Boden, wo er den Typen so stranguliert, wie über das Blut und so weiter, glaube ich. Und dann ist er ja auf der Straße und geht einfach so eine Straße lang mit diesem Ding. Oder kriegt er die Waffe da erst? Aber jedenfalls läuft er da so lang und dann hält er irgend so einen Wagen an und dann bringt er dazu den Typ, der in den Wagen fährt, auszusteigen. Dann tötet er den Typen, dann steigt er in den Wagen und fährt weg. Und das ist so eine Szene, die ist rein drehbuchmäßig, die ist eine dritte Seite lang. Also steht nix eigentlich, da steht überhaupt nix. Und die müssen diesen ganzen Film nur in ihrem fucking Kopf gehabt haben. So, also die mussten die ganze Atmosphäre, die die da aufbauen wollten, alles was sie machen wollten, müssen die wirklich nur in ihrem Kopf gemacht haben, weil in diesem Drehbuch original nichts davon steht. Es ist einfach so, das haben die so krass hinbekommen, das fand ich grandios. Ja, und die Szene mit der Münze, die ist ja super, super. Wobei wir den Dialog da am besten jetzt nicht spoilen, ne? Vielleicht so als einzelne Sache. Den ich aber auch nicht, ganz, ich krieg den auch nicht ehrlich, mehr zusammen. Ganz ehrlich, das geht mir aber genau sehr. Wir können echt, finde ich, am Anfang der Podcast sagen, Spoiler an. Ja, okay. Nee, stimmt. Es ist ein Podcast über Filme. Ich erwähne das ja auch nur, weil ich mich freue, dass mir doch noch einzelne Szenen einfallen. Ich weiß auch noch, dass es einer der wenigen Filme war, wo es mich nicht gestört hat, ein auch oft verwendetes Stilmittel. Obwohl Stilmittel ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Ich glaube, der Supermarkt oder die Tankstelle, in der er sich befindet, jagt er in die Luft? Oder nein. Irgendwas nein. Anderes fliegt in die Luft? Nein, bin ich komplett falsch? Falscher Film? Er jagt nicht in die Luft, glaube ich nicht. Nee. Wo er dann am Ende wegwandert und sich auch nicht umdreht, was er auch gerne benutzt wird, aber mich da mal nicht gestört hat. Aber war es ein anderer Film? Aber ich kenne eine Szene, wo auch er dieses Musikvideo von Lonely Island. Genau, da ist er auch drin. Da gibt es auch eine Szene aus dem Film. Er läuft auch weg. Mit einer Explosion. Irgendwas wird in die Luft gejagt. Ich glaube, dass er es in die Luft jagt. Aber es kann nicht die Tankstelle gewesen sein. Nee, dann war es. Es war irgendwas Größeres. Weil da sagt er ja sogar, er hat Glück gehabt und so weiter. Ja, stimmt. Na gut, müssten wir mal nachgucken. Zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal ganz fett Spoiler. Ja. Die fucking letzte, die letzte Szene, da wo er im Auto sitzt und das Auto wird einfach fett gerammt und er steigt aus und ist voll Blut und ja, irgendwie, ich glaube, Arm gebrochen oder sowas und diese beiden kleinen Kinder, und er guckt die beiden kleinen Kinder einfach nur an und sagt, und gibt ihnen Geldschein, glaube ich, und sagt, ja, hab ich nicht gesehen und geht. So geil. Das war was mich an dem Film noch gestört hat, also er hat mich nicht viel gestört an dem Film, ich finde ihn ja auch super, aber diese Szene, wo er dann weggeht, da hätte der Film eigentlich auch zu Ende sein können, weil danach startet einmal, glaube ich, noch eine halbe Stunde, 10 Minuten Tommy Jones nochmal gespielt. Ja, es kam mir vor wie eine halbe Stunde, weil einfach Tommy Jones zu Hause hockt und mit irgendwem redet. Nee, der sitzt in der Bar, glaube ich, war der zu Hause? Nee, er ist zu Hause. Okay. Und das hätte der Film nicht mehr gebraucht. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, der endet dort. Auf dieser Straßenszene. Es geht halt nur darum, dass er halt zu alt für den Scheiß ist. Ja. Und das ist ja auch kein aber ich glaub, zu alt werden. Aber ich glaube, er lässt quasi nochmal so ein Statement ab von wegen, dass das Land so hart ist. Oder? War das nicht ungefähr so? Ja, das ist halt der Titel des Films. Und nochmal so ein Bogen zum Anfang. Man muss es nochmal droppen. Ja. Und der Film endet. Und er hat nur gesagt, This is no country for old men. Lass uns mal. Das rechtfertigt dann den Titel. Okay. Ein bisschen weitergehen. Schon ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ist Javier Bardem der Bad Guy in dem Film? Der ist der Bad Guy. Ja. Okay. Weil ich kenne den Schauspieler nur aus spanischen Produktionen und halt aus James Bond. Ja. Wo ich ihn auch ganz okay fand. Ja, ich fand ja, James Bond fand ich nicht gut, aber die Rolle war okay. Ich fand den James Bond nicht gut. Nee, ich bin sowieso nicht so ein Fan von Daniel Craig, sorry. Daniel Craig ist der kleinste Faktor, finde ich, wieso der Film gut ist. Es geht ja jetzt hier nicht um James Bond. Und ja. Ich kann da jetzt ehrlich außer wir machen irgendwann ein. Wo jetzt echt, wir können uns ja auch mal ein bisschen ausbrechen. Ja, okay. Wobei ich mich bei James Bond relativ stark zurückhalten muss, weil ich da tatsächlich nur zwei Filme von gesehen habe. Kann man mich jetzt auch für verurteilen als Filmkenner. Ich habe es bewusst geschafft, mich um James Bond Filme herumzudrücken. Über welchen Film haben wir gerade geredet? Skyfall. Ja. Das ist tatsächlich einer der beiden, die ich gesehen habe, auch im Kino und den ich gut fand, aber als ich ihn dann normal, glaube ich, im Fernsehen gesehen habe, bin ich auch bei eingeschlafen. Also so überragend fand ich ihn auch nicht. Skyfall ist handwerklich grandios. Also nicht nur gut, der ist handwerklich grandios. Der ist over the top. Der ist Kameramann von Skyfall war Roger Deakins. Roger Deakins war, glaube ich, für 17 Oscars bisher nominiert, keinen bekommen. Aber in der Americans Guild of Cinematographers oder sowas hat er, glaube ich, jedes Mal gewonnen, wenn er nominiert war. Oder irgendwas nah dran oder sowas. Und das ist der fucking Boss. Der macht, niemand macht so geile Kameraarbeit wie Roger Deakins. Und der hat halt komplett Skyfall gemacht. Und was in Skyfall mit Licht und Kamera gemacht wurde, ist so bombastisch, ist unbeschreiblich. Okay. No Country for Old Men haben wir durch. Ne? Jo. Ja. Würde ich mal sagen. Dann kommt. Sollen wir noch eine Empfehlung abgeben? Ich glaube, wir finden den alle, ja, gut, alle toll. Super. Ja, klappe. Ja. Nach wir dann jetzt eigentlich gleich im Schnitt, oder? Darüber reden wir jetzt nicht. lass uns doch einfach raus jetzt über Burn After Reading reden. Okay. Ja. Will mal jemand anders erklären, was da passiert? Ey, ganz ehrlich, Burn After Reading kriege ich wirklich nicht mehr zusammen. Den kriege ich auch nicht zusammen. Na gut, ich kann es probieren. Verloren, so toll, so toll fand. Und ein Dildo in einem Keller. Ach Gott, ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, also... Ja, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Brad Pitt findet eine CD. Und will jemanden erpressen. Und der ist... Ja, richtig. Ganz ehrlich, es ist echt krass, wie wir hier sitzen. Wir gehen die Count-Filme durch. Bei keinem Film können wir so sagen, ja, der fährt durch, der fährt da und dann kommen komische Menschen. Ja, der hat seinen Teppich verloren. Ja, die macht einen Song auf. Ja, da geht's um einen Typen, der einen Geldkoffer findet. Ja, das macht die Count-Filme aus. Irgendwie. Ja, aber das ist nicht genau. Ja, der Typ findet CD. Ja. Das ist zum Beispiel bei Big Lebowski, was ist denn da der Anfangszustand, der Endzustand? Ja. Ist genau der gleiche. Ja. Außer, dass Donny tot ist. Aber Punkt. Der hat ja eh Spoiler. Nichts gesagt. Vor allem auch, wusste ich auch nicht. Wenn man mal überlegt, okay, ein paar Filme ist es schon nicht so, aber ich meine, die Coen-Brüder sind aber auch schon Freunde von Charakteren, die sich nicht wandeln. Ne? Also ich meine, der Dude wandelt sich nie. Davis auch nicht. Lou Davis wandelt sich nie. In No Country for Old Men wandelt sich niemand. Den ganzen Film über. Die wandeln sich alle nicht. Nee, stimmt. Nee, das ist für das gut, in True Grits schon, auf jeden Fall. Kann man nicht alles sagen. Das ist ja auch nicht von denen geschrieben, ist ja auch ein Remake. Aber ja. Ja, das ist richtig. Naja, ein Remake nicht direkt, also nach einer Romanvorlage. Also es gab schon mal einen Film davor, aber wenn man das jetzt so sieht, dass der Roman als Vorlage für True Grit gilt, ist es ja nicht wirklich ein Remake. Weil beide Filme beruhen halt auf der Romanvorlage. Und das ist ja nicht ein Film, der nur auf dem Film beruht, ja, letztendlich. Ja, am Ende ist es immer noch dieselbe Geschichte. Ja, dieselbe Story. Du kannst jetzt nicht die Charaktere so krass umschreiben. Ja. Aber generell, Burn After Reading ist halt eine, ja, ist halt eine Straight-Komödie, hat halt nichts mit irgendwie, also es ist auch nicht so wie The Big Lebowski, es ist nicht so, bei weitem nicht so brutal wie No Country for Old Men irgendwie, es ist einfach eine verdammt gute Komödie. Wobei ich eine Szene ganz schön... ja, klar, aber dennoch, also ich finde einfach, ganz ehrlich, das Einzige, was ich vorhin auf dem Reading sagen kann, ist, es war eine Komödie, wo ich so viel gelacht habe, ja. Und es war wirklich nicht nur so 0815 sexueller Plattheitshumor, sondern es war wirklich auch fucking guter Humor. Und außer ich bin Brad Pitt, der da diesen Trainingstypen immer macht, das ist so geil. Ich sag zu Burn After Reading einfach nur, ja, nice, angucken ist verdammt lustig. Ja, wobei da auch schon wieder die ganzen Charaktere, die ja wieder aufgebaut werden. George Clooney, von dem man erst denkt, der ist ganz normal. Und was stimmt. Der dann am Ende der verrückteste ist. Die werden ja alle irgendwie wahnsinnig. Alle Charaktere. Ja, also hier, wie heißt Malkovich? John Malkovich, der ist ja auch am Ende, wie er dann ausrastet und dem dann irgendwie eine Axt in den Rücken haut. Und es trifft halt immer die Falschen. Ja, also die eigentlich nicht wirklich was damit zu tun haben mit dem Fall, die dann dran glauben müssen. Und der Film ist auch einfach vom Gesamtkonzept einfach mega witzig. Also der hat viele Witze drin, aber wenn man sich am Ende anschaut, was da eigentlich passiert ist. Das ist eigentlich nicht so lustig. Doch, also es ist halt so irrwitzig. Also der Film, Spoiler, endet ja damit, dass die beim CIA, FBI irgendwas, dass er ihm dann die Akte gibt, was da überhaupt passiert ist. Dann, ja, was ist denn da jetzt passiert? Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen. Er macht die Akte zu und der Film ist vorbei. Und am Ende denkt man sich halt, was ist hier überhaupt passiert? Und darum geht es einfach gar nicht. Wobei wir wieder beim Konzept von den Coens, dass einfach nichts passiert. Aber es ist witzig und super. Absolut richtig. Läuft Zeit ein bisschen davon, deswegen lass uns mal zu True Grit gleich übergehen. Bitte? Ja, okay. True Grit, soll ich irgendwas sagen? Also ich glaube, True Grit kriegst du zusammen. Das ist gut, nämlich, ja. Das ist nämlich ein 14-jähriges Mädchen, kommt in eine Stadt zurück, wo weil ihr Vater muss begraben werden, weil der wurde getötet. Und sie sucht einen Ranger und einen US Marshal, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Und sie ist halt so eine 14-jährige, so eine Ultra-Taffe. Und ihr wird dann quasi geholfen dabei, den Mörder ihres Vaters zu finden von Jeff Bridges, der ein US Marshal ist. Genau. Und einer, der so ein bisschen fragwürdig sein Werk nachgeht quasi. Und sie wird dann noch unterstützt von Matt Damon, der ein Texas Ranger ist, glaube ich. So rum war das, glaube ich. Ja. Und ja, das ist, wie gerade schon erwähnt wurde, halt ein Remake von dem alten True Grit, der, glaube ich, 66 rauskam. Aber vielleicht liegt falsch. Alt jedenfalls. Und ja, einer, der jetzt doch mehreren Western, die so in unserer Zeit doch wieder ein bisschen mehr rauskommen langsam. Zum Glück. Und sag doch was dazu. Ja, also ich habe den damals im Kino gesehen und fand ihn okay. Also der hat nichts, was ihn irgendwie hervorstechen lässt, finde ich. Der ist, diese Geschichte ist von Anfang bis Ende logisch erzählt, keine besonderen Wendungen. Und ich fand den für einen Western relativ ruhig. Ja. Ja. Wobei natürlich nicht viel spektakuläre Szenen bis aufs Ende. Wobei ja viele alte Western, die ich auch so liebe, auch sehr ruhig sind. Die von Fotos, ich glaube. Ja, also 4 Stunden sind da nichts und teilweise endet ja auch, dauert ja auch der Showdown eine halbe Stunde in der Dollar-Trilogie oder sonst was. Das liebe ich ja eigentlich auch. Trotzdem tue ich mich bei neumodischen Western dann ein bisschen schwer, oder wenn sie sich Western nennen, und fand ihn auch teilweise ein bisschen zu weichgespült wäre sehr hart. Ich erinnere mich an die letzte Szene, glaube ich, oder die vorletzte, wo nochmal relativ emotional es zuging und das Pferd von ihr gestorben ist, glaube ich. Ja. Und dann nochmal in den Himmel geblendet wurde. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurde da ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt. Und das war mir ein wenig zu viel. Das hätte dem Film gut getan, wenn es das gelassen hätte. Mhm. So viel dazu. Ich fand, der Film war, also ich hatte ein bisschen Bedenken bei dem Film im Vornherein, weil das halt einfach mal ein richtiger Genrefilm ist. Und das haben die Coen-Brüder, also ich weiß jetzt nicht unbedingt, aber halt, ich meine, wenn du einen Western-Film drehst, dann ist es, außer du scheißt einfach drauf quasi, ist es einfach ein Film, der gewisse Prinzipien hat, die du einhalten musst, oder halt Leute werden sagen, es ist nicht wirklich ein Western-Film. Ja. Und aber sie haben es halt echt durchgezogen und der Film kann, finde ich, voll und ganz als Western gelten, weil der ist einfach von der Aufmacher und dem Rache-Thema und allem ist der einfach da halt angesiedelt. Ja. Ich finde, der Film ist wunderschön. Ah, der ist wirklich wunderschön. Es gibt zum Beispiel ein Bild, wo sie vor so einer leeren Mine stehen und Jeff Bridges steht vor dem Eingang der Mine und zielt in die Mine rein und schießt rein, um zu hören, wie lange der Ton nachhallt. Und da ist die Kamera in der Mine und man sieht nur quasi den Rand von dem Minenausgang und Jeff Bridges schwarze Silhouette in der Mitte und dann schießt er einmal so rein. Der Film ist wunderschön. Der ist jetzt, also er ist weder inszenatorisch so krass wie No Country for Old Men, weder ist er von den Dialogen her so gut, aber der Film ist so wie die Coen-Brüder, er ist in allem ziemlich gut, aber nirgendwo wundervoll, so ungefähr. Und ja, Jeff Bridges ist toll, keine Frage. Matt Damon hat mir auch super gut gefallen. Wenn ich auch Jeff Bridges ein bisschen übertrieben finde, also zumindest am Anfang, wo er da der Wazowski ist. Und wie er redet, meinst du? Nee, einfach also, wie er eingeführt wird. Dass hast du den Film im Original guckt? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Das ist ich weiß nicht, tragisch. Ich habe ihn wirklich fast überhaupt nicht verstanden. Ich kann mich nur daran erinnern, wie Matt Damon immer Cockburn genannt hat. Ja. Und immer Cockburn. Und das ist alles, was ich noch vom Film weiß. Dass ich ihn nicht sehr spannend fand. Okay. Ja. Ja, und gut. True Grit weiterempfehlen, nicht weiterempfehlen? Also ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich finde, von den neuen Western ist es einer der besten. Gemacht worden. Was gibt es denn für neue Western noch aus? Free Ten to Yuma ist noch sehr, sehr gut. Hat jemand gesehen, Free Ten to Yuma? Nee. Das ist mit, ach so, doch, ja, mit Jim Trunk, ja, der ist auch gut. Der ist sehr, sehr gut. Der hat auch einen Long Ranger. Ah, ja, den habe ich bisher, den wollte ich immer noch schauen, ja. Long Ranger, ja, das ist natürlich auch ein Aber Free Ten to Yuma ist sehr zu empfehlen, ja. Ein sehr, sehr guter Film. Ansonsten, stimmt, ja. Ach so, auch, ja. Wo er ihn zu diesem, zu seiner Hinrichtung ja, bringen soll. Okay, ich habe jetzt einen englischen Titel nicht. Ja, der Deutsche ist 13 zu Yuma. Ja. Und ich habe Pretend to Yuma gesagt. Was war jetzt das andere nochmal? 13 zu Yuma. 13? Das ist die deutsche Übersetzung. Ja. Also Pretend to Yuma oder 3 Doppelpunkt 10 nach Yuma. So. Ich habe Free 10 freies Zelt oder so. Ja, okay. Ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden. Ich kenne es auch unter dem deutschen Titel Todeszug nach Yuma, ja. Ja, oh, Todeszug. Todeszug, genau. Todeszug nach Yuma, ja. Stimmt, ich war auch kurz verwirrt. Okay. Ja. Ich habe noch was beigetragen. Aber nee, ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Und damit kommen wir zu dem letzten Film, den wir jetzt besprechen können. Und zwar ist das Inside Llewyn Davis. Yay. Yay. Es geht um Llewyn Davis, einem ausgedachten Folksänger, den gab es nicht. Also der ist angelehnt an einen, ich habe den Namen vergessen, ich habe es vorhin Google gehabt. Nee. An dem Meister von Bob Dylan, wo sich Bob Dylan hat krass inspirieren lassen. Hm. An den ist angelehnt. Ich finde, es ist ein krasses Ensemble-Spiel. Also jeder, der da drin ist, ich meine, Justin Timberlake ist drin, 8 Minuten, aber spielt grandios, keine Frage. John Goodman auch grandios, also jeder, der da drin ist, ist super. Oscar Isaac sowieso. Ja, das muss man mal sagen, Oscar Isaac ist der kommende, obwohl er ist schon da, aber der ist super. Er ist ein Star Wars, er hat sein Herz geschafft. Er ist in jedem Film, der meistens sehr geil. Er macht auch Robin Hood gut. Er ist sehr wandlungsfähig, finde ich immer. Also das ist scheiße. Nee, das ist er super. Ja. Man vergisst oft, in welchen guten Produktionen der in letzter Zeit mitgespielt hat, weil er auch teilweise optisch oft sehr anders aussieht. Hab ihn aber auch letztens gesehen in, wie heißt der Film mit dieser künstlichen Intelligenz? Oh, Ex Machina. Ja, genau. Der Film war so gut. Der war auch sehr gut und da spielt er auch wieder eine komplett andere Rolle. Und das ist Dauer-Besowski-Perversen, so top. Geil. Spoiler. Ja, was können wir zum Film sagen? Also ich finde den auch grandios. Also, wie gesagt, da gibt es ja auch keine Handlung. Er versucht, einen Plattenvertrag zu bekommen. Mhm. Vielleicht kriegt er ihn, vielleicht nicht. Aber wir haben ja schon gesagt, dass sich nichts ändert in dem Film. Also er kriegt ihn natürlich nicht, landet. Es gibt die erste Szene, wo er von irgendwem verprügelt wird. Mhm. Und so man denkt, es ist die erste Szene, aber es ist die letzte Szene. Und also daran sieht man, dass sich nichts ändert. Er reist einfach durch die Stadt, trifft John Goodman, einen heroinsüchtigen Typen, der ihm die ganze Zeit sagt, wie scheiße auf Folkmusik ist. Ja, drei Akkorde. Ja. Wen gibt's noch? Die Katze. Die Frau aus Drive. Carrie Mulligan, die einfach nur die ganze Zeit am Rumfluchen ist. Ja. Und eigentlich auch nichts und schwanger ist dann plötzlich. Dann gibt es irgendwie noch den alten Mann, der ihn die ganze Zeit supportet. der auch immer nett ist, obwohl er dann irgendwann bei ihm zu Hause sind. Nee, er ist doch so, bei ihm zu Hause, ja. Denen die Katze gehört. Stimmt, von denen er dann die Katze verliert und eine neue Katze bringt. Also der, eigentlich sind es auch wieder nur Szenen an der Clash, die witzig sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und bei Inside Llewyn Davis ist mir das aufgefallen, bei dem Film haben sich langsam bei mir so Ermüdungserscheinungen eingestellt mit dem Konzept, das die Coen-Brüder irgendwie benutzen, weil wir haben es jetzt auch schon beim Podcast mehrmals irgendwie so gesagt, dass im Prinzip ist dasselbe, es ist jedes Mal irgendwelche Belanglosigkeiten, die aneinander gereimt sind und die am Ende den Film ergeben. Es läuft sich oft ein bisschen tot. Ja, also jetzt so langsam, finde ich, hat sich ein bisschen tot gelaufen. Ich meinte bei Big Lebowski auch, dass Inside Llewyn Davis auch nur Belanglosigkeiten sind, aber das hat noch alles so einen Faden irgendwie, weil das diesen Menschen so darstellt. Und bei Big Lebowski stellt natürlich auch den Menschen dar, aber es ist teilweise wirklich einfach Humbug. Aber ja, da haben sich für mich bei mir so leichte Ermüdungserscheinungen eingestellt. Aber vielleicht kommt jetzt mal mit was ganz anderem um die Ecke. Also man kann den Film sich auf jeden Fall angucken, keine Frage. Ja. Aber True Grit, No Country for Old Men, The Big Lebowski würde ich alle vorziehen vor Inside Llewyn Davis. Naja, das ist mein zweitliebster Film. Nach Big Lebowski. Kannst du dich verarschen? Wirklich? Ja, der ist doch super. Also ich würde ihn tatsächlich auch noch weiter oben ansiedeln. Ich glaube, No Country for Old Men und ja, würde ich ganz oben ansiedeln. Persönlich. Niklas, hattest du gesehen in Inside Llewyn Davis? Nein, habe ich nicht gesehen. Nachholen. Okay. Hat auch einen geilen Soundtrack. Ja. Wollen wir jetzt vielleicht mal ganz schnell abschließend nochmal sagen, was jeder vielleicht sich mal wünschen würde von den Coen-Brüdern, was sie vielleicht machen sollten, vielleicht was ganz anderes oder was man mal gerne sehen würde, wie vielleicht so und sowas von ihnen aussieht. Science-Fiction vielleicht. Ja, das ist eine schlechte Idee, ja. Habe ich dran gedacht, aber ich weiß auch nicht, warum so. Es war wahrscheinlich ein Film, wo jemand irgendwas verliert und so. Ja, das Weltall. Was machen Star Wars 8 oder geht's nur darum, dass irgendwie jeder sein Lichtschwert irgendwo liegt? Ja. Vielleicht wäre es ein bisschen so wie der Film Moon, falls den jemand gesehen hat, wo einer alleine in seinem Raumschiff hin und her fliegt. Mit nur einem Darsteller. Der war aber wirklich toll, der hat es auch konsequent so gut, durchgezogen. Ja. So könnte man sich das vielleicht der vorstellen. Der auf Duncan Jones, der jetzt World of Warcraft macht. Da waren wir die Einzigen im Kino, ne? Wir waren zu dritt mit Tim. Zu dritt im Kino alleine Moon schauen, das ist toll. ich würde gerne, ich glaube, das könnte cool werden, wenn die Coen-Brüder echt sich mal einen Superheld-Film wagen. Wie krass wäre das? Also wie krass wäre das zum Beispiel, wenn die Coen-Brüder einfach mal Aquaman machen? Oder sowas. Das wäre doch mal, das, aber ganz ehrlich, das würde mich wirklich mal interessieren, was die aus einem Superhelden, also aus, von, auch nicht aus so einem Kick-Ass-Superheldenfilm, sondern aus so einem richtigen Superheldenfilm, was die daraus machen würden. Was würden sie aus Captain America Civil War machen zum Beispiel? So, was würden die daraus machen? Das würde mich mal interessieren. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja, was wir schon gesagt haben. Captain America vergisst sein Schild und trifft auf den Weg andere Superhelden. Okay, hab denn wie sonst jetzt noch irgendwas zu sagen? Wir können ja vielleicht ich weiß nicht, ob wir irgendwas dazu wissen, aber zu dem kommenden Film von denen. Okay. Ich weiß gar nichts. Ich weiß leider auch nicht. Ich habe vorhin gelesen, dass Scarlett Johansson mitspielt. Ja. Damit war es für mich gelaufen. Ja, da dachte ich so, nee, aber wir könnten ja nochmal einen anderen. Aber wir können es ja mal einschieben. Am 9.09.2015 wurde bekannt gegeben, dass Christopher Nolans neuer Film am 21. Juli 2017 rauskommt. Aha. Offiziell. Cool. Okay. ja, das war jetzt dann. Nochmal im Podcast, den wir dann 2017 machen. Das war's dann, würde ich sagen, mit unserem Podcast für den Coen-Brüdern. Ja. Wir haben alles gesagt. Dann, ja, hört ihn euch an und bis zum nächsten Mal. Ja, wenn sich jetzt schon angehört. Ja, mit dem nächsten meinte ich. Hört euch den nächsten Podcast an. Hört euch den nächsten an. Ja. Welches Thema? Vermutlich. Schlechte Serien. Schlechte da wird sehr gehatet. Ja. Sehr gut. Okay. Alles klar. Jo. Tschüss. Tschüss. Hoi.